Упражнение 9, страница 212. В. Mit dem Flugzeug. Zu den Fluggästen. Die Stimme der Stewardess. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Kapitän und die übrige Besatzung. An Bord der Maschine. Fühlen sich wohl. Viele Länder und ihre Leute. Manche Stewardessen. Einmal im Monat. Unsere Sprachkenntnisse. Über Länder und Städte.